den ganzen Tag so mach und ich lach, lach mich tot, denn ihr seht nicht meine Not, scheint alles immer nur im Lot, doch so ist es nicht, mein Leben ist letztlich schlicht und ich, ein armer Wicht, der immer steht im Rampenlicht, Musikmaloche auf seiner Nachtschicht, ich bin der DJ, ich mach ne gute Miene, wenn ich euch bediene, doch eigentlich hab ich satt, satt, satt. Bei diesen Hochzeitsfeiern, da könnte ich manchmal reiern, wenn ich da stehe und die Leute sehe, wie sie herzlich lachen über dümmste Sachen und nach Speisen gieren, sich im Suff verlieren. Eine Silvesterparty morgens früh um 7:30 ist der tiefste Punkt in meinem Lebensschacht. Diese hohlen Augen und bleichen Gesichter, da mache ich Schluss und lösche die Lichter. Ich bin der DJ, ich mach ne gute Miene, wenn ich euch bediene, doch eigentlich hab ich satt, satt. Das wäre den ganzen Tag nur Partytime in meinem trauten Heim. Gott bewahre, nein, ist alles nur Schein. Bin oft allein, lad mir niemand ein. Auch der Scheibendreher steht bei mir oft still, weil ich nur Ruhe will nach diesem Overkill. Den halben Tag gehöre ich zu den Leisen und am Abend wird mein Kopf zu nem Schmiedeeisen. Ich bin der DJ, ich mach ne gute Miene, wenn ich euch bediene. Doch eigentlich hab ich satt. Wie öd es ist, sich an euch zu weinen. Will nur Scheiben hören, die mir gefallen. Ich das muffige Zeug in euren Hallen. Kein cooles Geschwätz, kein Rumgestelze. Nur klarer Bier, ohne Käseschmelze. Ohne Headgebänge, ohne feiernde Menge. Das ist das Leben, wonach ich dränge. Ich bin nur DJ, ich mach ne böse Miene, weil's nicht verdiene. Denn eigentlich hab ich satt. Satt, satt, satt. DJ.